scheint, der Tag ist hell. Das Leben geht mir viel zu schnell. Von überall klingt Polyphon, das mobile Telefon. Schalt lieber einen Gang zurück und spüre, es bringt Herzensglück. Erinnere mich, wie's einmal war. Auf einmal ist es wahrnehmbar. Sonnenschein.